Erster Safatja und andere Männer hörten Jeremia. Jeremia sprach zum ganzen Volk. Zweiter Gott sagt, wer in dieser Stadt bleibt, stirbt. Sie sterben durch Krieg, Hunger oder Krankheit. Wer zu den Chaldeern geht, bleibt am Leben. Dritter Gott sagt, diese Stadt wird dem König von Babel gehören. Er wird die Stadt einnehmen. Vierter, die wichtigen Männer sagten zum König, tötet Jeremia. Er macht die Soldaten mutlos. Er will nichts Gutes für das Volk. Fünfter, König Zedekia sagte, nehmt ihn. Ich kann nichts gegen euch tun. Sechster, sie nahmen Jeremia. Sie warfen ihn in eine Grube. Die Grube war im Gefängnishof. Dort war kein Wasser, nur Schlamm. Jeremia sank in den Schlamm. Siebter, Ebed-Melech war ein Mann aus Äthiopien. Er arbeitete im Palast des Königs. Er hörte, dass Jeremia in der Grube war. Der König war gerade am Benjamin-Tor. Achter, Ebed-Melech ging aus dem Palast. Er sprach mit dem König. Neunter, er sagte, mein König, diese Männer haben falsch gehandelt. Sie warfen Jeremia in die Grube. Er wird dort sterben, weil es kein Brot gibt. Zehnter, der König sagte zu Ebed-Melech, nimm drei Männer mit. Holt Jeremia aus der Grube. Macht das, bevor er stirbt. Elfter, Ebed-Melech nahm die Männer mit. Er ging in den Palast. Er holte alte, zerrissene Kleider. Er ließ sie mit Seilen zu Jeremia hinab. Zwölfter, Ebed-Melech rief Jeremia zu. Er sagte, lege die alten Kleider unter deine Arme. Lege sie unter die Seile. Jeremia tat, was er sagte. Dreizehnter, sie zogen Jeremia mit den Seilen heraus. Jeremia blieb im Gefängnishof. Vierzehnter, König Zedekia ließ Jeremia zu sich holen. Der König sagte, ich will dich etwas fragen. Verstecke nichts vor mir. Fünfzehnter, Jeremia sagte zu Zedekia, wenn ich es dir sage, tötest du mich dann? Wenn ich dir einen Rat gebe, hörst du nicht auf mich. Sechzehnter, König Zedekia schwor Jeremia heimlich. Er sagte, so wahr Gott lebt, ich töte dich nicht. Ich gebe dich nicht den Männern, die dich töten wollen. Siebzehnter, Jeremia sagte zu Zedekia, Gott sagt, wenn du dich den Anführern von Babel ergibst, lebst du. Die Stadt wird nicht brennen. Du und deine Familie bleiben am Leben. Achtzehnter, wenn du dich nicht ergibst, wird die Stadt brennen. Die Chaldäer werden sie einnehmen. Du wirst nicht entkommen. Neunzehnter, König Zedekia sagte zu Jeremia, ich habe Angst. Ich habe Angst vor den Juden, die zu den Chaldäern gegangen sind. Sie könnten mich auslachen. Zwanzigster, Jeremia sagte, man wird dich nicht ausliefern. Höre auf Gott, was ich dir sage. Dann wird es dir gut gehen. Du wirst am Leben bleiben. 21. Wenn du dich aber nicht ergeben willst, dann hat Gott mir das gezeigt. 22. Alle Frauen im Palast werden zu den Anführern von Babel gebracht. Sie werden rufen, deine Freunde haben dich betrogen. Sie haben dich besiegt. Deine Füße stecken im Schlamm. Sie sind weggelaufen. 23. Alle deine Frauen und Kinder werden zu den Chaldäern gebracht. Du wirst nicht entkommen. Man wird dich fangen. Du wirst dem König von Babel gegeben. Diese Stadt wird brennen. 24. Zedekia sagte zu Jeremia, niemand darf das wissen. Sonst musst du sterben. 25. Wenn die wichtigen Männer erfahren, dass wir gesprochen haben, werden sie zu dir kommen und fragen. Sie werden sagen, sag uns alles, sonst töten wir dich. Sie werden fragen, was der König gesagt hat. 26. Dann sage ihnen, ich bat den König. Ich wollte nicht zurück in Jonathans Haus. Ich wollte dort nicht sterben. 27. Alle wichtigen Männer kamen zu Jeremia. Sie fragten ihn. Er sagte ihnen, was der König gesagt hatte. Sie ließen ihn in Ruhe. Niemand erfuhr mehr davon. 28. Jeremia blieb im Gefängnishof. Er blieb dort, bis Jerusalem eingenommen wurde.